Verschiebung des Signals von C3 der Amnose deutet auf die Verknüpfung mit der terminale Glucose, wobei die etwas geringer als üblich resultierende Tieffeldverschiebung von nur 7,25 ppm statt ca. 9 ppm durch die benachbarte Acetylierung in Position 4 beginnt. Damit ist die Struktur von Epimedokoreanosit 1 als 8-prenyl-4-O-methylkempferol-3-O-beta-D-6-Acetylglucopyranosil 1,3-alpha-L-4-Acetyl-Rhamnopyranosit-7-O-Beta-Glucopyranosit Glucosi 4 e Metoxi Stilben Glucosid. Deoxyrapontikosid seine Agrika und zusätzlich enthält die Droge folgende Phenylbutinon-Derivat. Gehalt an Glucofrangolinen 6%. Mindestgehalt an Hydroxyanthracen-Derivate als Aloin 28%. Das HNMR-Spektrum zeigt das Signal eine 4-Methoxygruppe Singulin bei 3,92 die typische Singulin des Prenylrests und das Doppelduplet für die Halbfachverschrift der Amnose sprechen die Duplet und das Anomere H1. Die übrigen Zuckersignale wurden durch die HH-Cosi-Spektren biosynthetische Stellen die Vorstufen oder folgende Produkte des THC dar, Cannabidiolsäure CBDS, Cannabidiol CBD, Tetrahydrocannabinolsäure THCS und Cannabinol CBN. Wie zur Blütezeit überwiegen das CBDS und THCS. Anschließend erfolgt stufenweise Umwandlung in CBD, THC und CBN. Die Droge wurde früher zu rituellen Handlungen verwendet. Die Droge und das Alkaloid spielen heute im Rauschgifthandel keine Rolle mehr. Synthetisch hergestellte Analoge des synthetisch hergestellte Analoge des Mescalins, wie zum Beispiel das 4-Methyl-2,5-Dimethoxyalpha-Methyl-Phenylethylamin, besitzen eine 25 bis 50 mal stärkere psychotomimetische Wirkung als Mescalin. Die halluzinogene Wirkung des Mescalins kommt wahrscheinlich durch Beeinflussung des biogenen Aminstoffwechsels in Gering zustande.